Ich küsse das Leben, es küsst mich zurück. Ich fühl die Umarmung, ich fühl mich gedrückt. Ich wünsche dir Liebe, ich wünsche dir Glück. Folg deinem Bauch, es führt dich zum Glück. Ich küsse das Leben, es küsst mich zurück. Ich fühl die Umarmung, ich fühl mich gedrückt. Ich wünsche dir Liebe, ich wünsche dir Glück. Folg deinem Bauch, es führt dich zum Glück. Bei den anderen erscheint das Gras immer grüner. Blumenwiesen erstrahlen wie im Frühjahr. Bei dir kühler, Tage sind kürzer. Schlecht in der Schule, Nachhilfe Schüler. Ich hab da ne gute Nachricht, mein Süßer. Jetzt wird alles anders, kein Tag ist mehr düster. Die Sonne kommt raus, dunkler Bart ist vorüber. Nimm dich mal selbst in den Arm. Du hast die Queen in dir vergessen, deine innerlichen Kräfte schlummern noch in dir, ich sing ein Lied, um sie zu wecken. Du leuchtender Stern, dein freudiger Kern will dir sagen, lass dir niemals deine Träume zerstören. Ich küsse das Leben, es küsst mich zurück. Ich fühl die Umarmung, ich fühl mich gedrückt. Ich wünsche dir Liebe, ich wünsche dir Glück. Folg deinem Bauch, es führt dich zum Glück. Ich küsse das Leben, es küsst mich zurück. Ich fühl die Umarmung, ich fühl mich gedrückt. Ich wünsche dir Liebe, ich wünsche dir Glück. Folg deinem Bauch, es führt dich zum Glück. Du wunderschönes Menschenkind, lass dir deine Ängste nehmen. Ich kann eine Heldin sehen, du bist eine 10 von 10. Rede dich nicht klein, glaub mir, du bist groß. Schau nicht zu den anderen, schau zu dir hoch. Wir sind Blumen, die blühen, werden weg mit der Zeit. Suchen unser Glück, merken am Ende vielleicht. Es war schon immer da, direkt vor unserer Nase. Direkt in uns selbst, in jeder Lebensphase. Hab dich jetzt mal ganz ugly. Jede Zelle schwingt den Harmonie. Sag mit dir selbst in Love, wenig. Mit allem um dich rum, mit der Galaxie. Ich küsse das Leben, es küsst mich zurück. Ich fühl die Umarmung, ich fühl mich gedrückt. Ich wünsche dir Liebe, ich wünsche dir Glück. Folg deinem Bauch, es führt dich zum Glück. Ich küsse das Leben, es küsst mich zurück. Ich fühl die Umarmung, ich fühl mich gedrückt. Ich wünsche dir Liebe, ich wünsche dir Glück. Folg deinem Bauch, es führt dich zum Glück.